B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Bittere Wahrheit, Spaniens Umgang mit dem Ermittlungsrichter Garzón. Folgenschwere Eruption, wie die Aschewolke das EU-Parlament lahmlegte. Schwierige Wahl, Polens Suche nach einem neuen Präsidenten. Problematische Zukunft, konservative türkische Politik auf Zypern, sowie schließlich lästiges Erbe, Stalinkult in Russland. Er hat etwas getan, was er auf keinen Fall hätte tun dürfen. Er hat gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstoßen, der spanische Ermittlungsrichter Baltasar Garzón. Als er damit begann, engagiert gegen die Mitläufer der Franco-Diktatur in Spanien vorzugehen, da wurde er noch als Held gefeiert. Doch dann ging er offenbar einigen Herrschaften etwas zu weit. Garzón geriet in Ungnade und mittlerweile selbst ins Visier der Justiz. Dem Richter wird im Zusammenhang mit Ermittlungen über Bürgerkriegsverbrechen Rechtsbeugung vorgeworfen. Reinhard Spiegelhauer über Spaniens Umgang mit seiner dunklen Vergangenheit. Garzóns Nachforschungen über Bürgerkriegsverbrechen seien ein juristisch unhaltbarer Versuch gewesen, in den Wunden der Vergangenheit zu rühren. Mehrere ultrakonservative Organisationen und die faschistische Falange-Partei haben deswegen beantragt, Garzón den Prozess zu machen. Jorge Garrido von der Falange-Partei. Er urteilt über die Geschichte, aber da könnten wir ja auch gleich über die alten Römer urteilen und die Verbrechen, die es seitdem gegeben hat. Das ist Garzón doch gar nicht so wichtig. Im Grunde will er nur im Rampenlicht stehen und sucht sich deshalb immer diese aufsehenerregenden Fälle aus. Den Vorwurf, er sei eitel, muss sich Garzón immer wieder gefallen lassen. Tatsache ist, dass er wie kaum ein anderer ohne Ansehen der Person ermittelt hat. Er stellte Haftbefehle gegen Augusto Pinochet und Osama Bin Laden aus. Er schickt reihenweise baskische Terroristen ins Gefängnis und er ließ wegen der Folterungen in Guantanamo ermitteln. Warum kehrte er nicht mal vor der eigenen Haustür, hieß es vor Jahren, bevor Garzón wegen der Bürgerkriegsverbrechen ermittelte. Franco ließ Zehntausende seiner Gegner foltern und ermorden. Es geht um den Schutz und um die Rechte der Opfer. Das Recht auf Wahrheit, auf Entschädigung, auf Gerechtigkeit. Garzón nennt diese Gräueltaten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und bei denen sind Amnestien wie die spanische null und nichtig, sagen der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und der Europäische Gerichtshof in Straßburg. Doch am Ende könnte Garzón der Einzige sein, der wegen der Ermittlungen zu den Bürgerkriegsverbrechen hinter Gittern landet. Auf Initiative ewig Gestriger. Auch die große Oppositionspartei, die Konservative Volkspartei, deckt nur allzu gerne den Mantel des Schweigens über die Vergangenheit, auch wenn sich Fraktionssprecherin de Santa Maria leutselig gibt. Jede und jeder Spanier muss das Gesetz beachten und vor Gericht Aussagen zu seinem Fall machen. Tatsächlich arbeitet die konservative Volkspartei auf allen Kanälen daran, den Ermittlungsrichter mundtot zu machen. Aber nicht etwa wegen des Streits um die Aufarbeitung der spanischen Geschichte. Ihr geht es darum, die Aufarbeitung der jüngeren Parteigeschichte zu behindern. Denn Garzón hat einen schier unglaublichen Korruptionsskandal in der Partei aufgedeckt, in den unter anderem auch der Hoffnungsträger der Konservativen verwickelt ist, der derzeitige Ministerpräsident der Autonomen Gemeinschaft Valencia. In konservativen Medien wird aus vollen Rohren auf Garzón geschossen. Und die regierenden Sozialisten hielten lange Zeit lautstark still. Selbst eher vage Aussagen wie die von Fraktionssprecher José Antonio Alonso hatten Seltenheitswert. Garzón ist ein hochanständiger Richter, dessen Laufbahn allgemein bekannt ist. Eine Laufbahn, die man anerkennen muss. Was jedoch auch vielen Sozialisten schwerfällt. Auch in ihren Reihen wünschen sich viele, Garzón möge von der Bildfläche verschwinden. Denn der nur an der Sache orientierte Richter war auch ihnen wiederholt eine Last. Mit seinen Ermittlungen wegen des Staatsterrors der GAL gegen die ETA in den 80er Jahren beispielsweise. Sie brachten Felipe González in schwerste Bedrängnis. Aber auch die diplomatischen Verwicklungen, die seine Ermittlungen wegen der Folterungen in Guantanamo auslösten, waren den Sozialisten höchst unbequem. Moralische Unterstützung bekam Garzón dagegen von Anfang an von Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer von Bürgerkriegsverbrechen. Und aus dem Ausland. Das Deutsche Pennzentrum verlieh ihm im vergangenen Jahr den Hermann-Kästen-Preis als Anwalt eines durch staatlich sanktionierte Folter tief verstörten und verletzten Weltgewissens, so Generalsekretär Herbert Wiesner. Inzwischen sind auch die spanische Linke, Künstler und Intellektuelle langsam aufgewacht und nun gibt es beinahe täglich Solidaritätskundgebungen und Proteste. Vor allem allerdings gegen diejenigen, die den Prozess gegen Garzón beantragt haben. Auch der ehemalige Chefermittler gegen Korruption, Carlos Villarejo, meldete sich zu Wort. Das Gericht werde zum Instrument des real existierenden Faschismus in Spanien, so Villarejo. Die Ermittlungen gegen Baltasar Garzón seien eine Gerichtsparodie. Doch wahrscheinlich wird der oberste Richterrat schon kommende Woche entscheiden, ob Baltasar Garzón vorsorglich vom Amt suspendiert wird. Sollte er in einem Prozess danach verurteilt werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Betätigungsverbot. Die Karriere des 54-Jährigen wäre faktisch beendet. Als in Island der Vulkan mit dem so netten Namen gar nicht so nett Lava und Asche in die Luft zu speien begann, da dachte niemand, welch folgenschwere Konsequenzen dieses Naturereignis haben würde. Und zwar nicht nur für Fluglinien und gestrandete Passagiere, nein, auch für die Politik. Verkehrsminister, die in erster Linie an die Sicherheit und nicht so sehr an die Wirtschaft dachten, wurden als Konjunkturbremser beschimpft, die für den Luftraum zuständigen Behörden als übertrieben vorsichtig diffamiert. Dabei hatte die Aschewolke auch ganz andere in Schwierigkeiten gebracht. Die EU-Abgeordneten zum Beispiel. Martin Durm über die von Island sabotierte Parlamentswoche in Straßburg. Und das, obwohl das Land noch gar nicht EU-Mitglied ist. Auf die Isländer war der Abgeordnete Prog in dieser Parlamentswoche gar nicht gut zu sprechen. Erst haben sie unser Geld verbrannt und jetzt schicken sie uns die Asche. Lästert der Abgeordnete Prog, der übrigens auch außenpolitischer Experte der konservativen Mehrheitsfraktion ist und als solcher übrigens auch zu denen gehört, die einen künftigen EU-Beitritt Islands befürwortet haben. Nach wie vor, sagt er, und trotz allem. Nein, ich wollte, wir müssen sehen, dass solche Ereignisse doch die Begrenztheit menschlichen Vermögens zum Ausdruck bringen. Die Asche hat sich ziemlich dick auf die Tagesordnung des EU-Parlaments niedergeschlagen. Weil viele Abgeordnete gar nicht erst kommen konnten zu dieser Plenarsitzung, hat sich das Europäische Parlament zwar nicht als arbeitsunfähig erklärt, aber als abstimmungsunfähig. Laut Satzung musste mindestens ein Drittel der Abgeordneten anwesend sein und das war alles andere als sicher. Später sah es allerdings ganz danach aus, als hätten sich doch mehr EU-Parlamentarier nach Straßburg durchgekämpft als erwartet. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Martin Schulz, schien geradezu überrascht zu sein von der starken Präsenz und hohen Motivation seiner Parteienfamilie. Also bei meiner Fraktion sind über 80% der Abgeordneten da. Unter uns gesagt, das ist auch häufig sonst so. Also von da bin ich eigentlich mit der Präsenz zufrieden. Ich habe mir ein paar Geschichten erzählen lassen von Kolleginnen und Kollegen, wie die hierher gekommen sind, mit Fähren, mit Autos. Schulz war die 390 Kilometer von Brüssel nach Straßburg mit dem Auto gefahren, genauso wie EU-Verkehrskommissar Kallas. Der war in Straßburg sichtlich bemüht, Zweifel an der Handlungsfähigkeit des vereinten Europas in den dunklen Zeiten der Aschewolke beiseite zu räumen. To say that transport ministers should have been intervened immediately. Wer sagt, die europäischen Verkehrsminister hätten sofort etwas unternehmen müssen, liegt völlig daneben, sagt er. Er hat nicht verstanden, wie Europa organisiert ist. Fragen der Flugsicherheit liegen in den Händen von unabhängigen Experten und Behörden. Wir waren alle bereit, Verantwortung zu übernehmen. Aber da ging es nicht um schnelle politische Entscheidungen, sondern um Menschenleben. Das klang dramatisch, konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich am Rande der isländischen Vulkaneruption auch noch ein anderes Phänomen sehr schön beobachten ließ. Wie chaotisch es zugeht am europäischen Luftraum, wie der EU-Himmel in 10.000 Meter Höhe zerfällt in nationale Kleinstaaterei und jedes Mitgliedsland darauf besteht, dort oben seine eigene Lufthoheit zu behaupten. Ansonsten versuchten die Oppositionsparteien im Straßburger Parlament, den eingeäscherten Luftraum über Europa für ihre jeweiligen politischen Programme zu nutzen. Die Grünen sagten, sie hätten es ja schon immer gesagt, die Bahn müsse Vorrang haben vor dem kostspieligen, umweltverschmutzenden Luftverkehr. Die Linken erklärten, wenn die Fluggesellschaften jetzt staatliche Hilfe verlangen, offenbare das doch nur einmal mehr die Krise des Kapitalismus. Und nur der Abgeordnete Prog schien immerhin noch in der Lage zu sein, dem Ganzen auch etwas Metaphysisches abzugewinnen. Ja, man muss sagen, dass man nur ein kleines Glied dieser Kette von Gottes Schöpfung ist und das nicht alles auf den Kopf stellen kann. Was kann, was wird sich in Polen nun ändern, wenn am 20. Juni ein neuer Präsident gewählt wird? Ein genereller Kurswechsel, gleichgültig wer auch immer das Rennen machen sollte, ist zwar nicht zu erwarten, aber je nachdem, welche Partei das höchste Amt im Staat besetzt, wird die Politik des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk entweder fortgesetzt werden können oder erneut von einem Störenfried ausgebremst. Insofern ist es schon wichtig, wer in Warschau künftiger Präsident wird. Ludger Kaczmierczak über eine schwierige Entscheidung in Polen. Die Bauernpartei und Polens Demokratische Linksallianz haben ihre Kandidaten für die Präsidentschaftswahl bereits benannt. Und dass die regierende Bürgerplattform sich für Parlamentspräsident Komorowski entschieden hat, ist schon seit Wochen bekannt. Fehlt also nur noch eine Antwort auf die Frage, wen die Nationalkonservativen nach dem Tod von Lech Kaczynski aufstellen werden. Die Entscheidung soll am Montag, dem verfassungsgemäß letztmöglichen Termin, bekannt gegeben werden. Und am häufigsten, so der Europaparlamentarier Jacek Kurski, falle innerhalb der Partei natürlich der Name von Jarosław Kaczynski. Die Entscheidung fällt Jarosław Kaczynski selbst. Die Stimmung in der Partei ist eindeutig für ihn. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung, aber Jarosław Kaczynski ist ein harter Bursche. Ich denke, er weiß, was er tut. Und egal, wie er sich entscheidet, die Partei wird das akzeptieren. Die Stimmung in der Bevölkerung sieht anders aus. Laut einer Umfrage ist die Hälfte der Polen gegen eine Kandidatur von Jarosław Kaczynski. Auch die Demoskopen räumen dem Parteichef der Konservativen kaum Chancen ein. Sie trauen dem Zwillingsbruder des verstorbenen Präsidenten allenfalls 25-30% der Stimmen zu, während Komorowski auf 45-50% hoffen darf. Der Soziologe Andrzej Richard rät ebenfalls von einer Nominierung Kaczynskis ab. Ich glaube nicht, dass Jarosław ein stärkerer Kandidat sein wird als sein Bruder. Er wird eine große Negativwählerschaft mobilisieren. Emotional sieht es nach der Tragödie zwar kurzfristig günstig für ihn aus, aber das Mitgefühl wird nicht lange anhalten. Die Menschen wissen zwischen Wahlkampf und Trauer sehr wohl zu unterscheiden. Bis zum 6. Mai müssen alle Kandidaten 100.000 Stimmen aus der Bevölkerung für sich sammeln, um am 20. Juni wirklich antreten zu können. Sollte keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit für sich verbuchen können, wird es am 4. Juli eine Stichwahl geben. Die Linken haben den Hardliner Grzegorz Napieralski zum Kandidaten gekürt. Die Bauernpartei PSL setzt auf ihren Vorsitzenden, den Wirtschaftsminister und Vizepremier Waldemar Pawlak. Egal, wen die Konservativen nun ins Rennen schicken, der Soziologe Maciek Dula glaubt nicht, dass sich die Parteien im Wahlkampf schonen werden. Wir hatten schon einmal eine große nationale Trauer nach dem Tod des Papstes. Mit der nationalen Einheit war es aber schnell wieder vorbei. Schon jetzt sieht man die Risse in der Gesellschaft. Die politischen Konflikte werden also garantiert nicht nachlassen. Doch alle müssen aufpassen, dass sie die Tragödie nicht ausnutzen. Jene Parteien, die zu sehr auf Trauer und Mitgefühl setzen, werden am Ende verlieren. Unterdessen haben die Vorstandsvorsitzenden mehrerer Großunternehmen beschlossen, eine Stiftung 10. April ins Leben zu rufen. Jeder Konzern soll umgerechnet etwa 50.000 Euro zum Startkapital beisteuern. Mit dem Geld sollen Stipendien für die insgesamt 40 Kinder der Absturzopfer finanziert werden. Mehr als 20 Firmen haben bereits zugesagt, sich an dem Projekt zu beteiligen. Eine Zeit lang sah es so aus, als wäre eine Annäherung möglich. Seit vergangenem Wochenende sind diese Vorstellungen erstmal ausgeträumt. Die Rede ist von Nordzypern, jenem Teil der Insel, der von türkischer Politik bestimmt wird und von den jüngsten Präsidentschaftswahlen dort. Gesiegt hat nämlich ausgerechnet ein Mann, der alles andere als eine Vereinigung mit dem griechischen Süden anstrebt. Zwar versichert der Hardliner Derwisch Erdoğdu, dass er die Verhandlungen mit den Griechen fortsetzen wird, so richtig glaubt ihm das indes niemand. Zu eindeutig waren da seine gegenteiligen Äußerungen in der Vergangenheit. Und ob die EU den neuen türkisch-zypriotischen Präsidenten zur Vernunft zwingen kann, ist auch mehr als fraglich. Gunnar Können kommentiert. In Zypern droht eine endgültige Teilung von Nord und Süd. Nach der Wahl des zypern-türkischen Nationalisten Derwisch Erdoğdu zum Präsidenten der türkischen Republik Nordzypern werden die derzeit laufenden Wiedervereinigungsverhandlungen möglicherweise unterbrochen, ganz sicher aber verlangsamt. Erdoğdu tritt für ein lockeres Bündnis zweier souveräner Staaten auf der Insel ein. Sein Vorgänger Talat wollte mit seinem Gegenüber, dem zypern-griechischen Präsidenten Christofias, einen gemeinsamen, wenn auch bizonalen Staat erreichen. Doch in 70 Treffen hatten die beiden keine bedeutenden Fortschritte erzielen können. Und das hat sicher zur Wahlniederlage Talats beigetragen. Viele Zypern-Türken sind verbittert und fühlen sich alleingelassen. 2004 stimmten sie mit überragender Mehrheit für den von der UN vorgelegten Wiedervereinigungsplan. Doch die Zypern-Griechen lehnten ihn ab und wurden dennoch einen Monat später in die EU aufgenommen. Die Türken dagegen blieben weiter politisch und wirtschaftlich isoliert, obwohl Brüssel ihnen als Belohnung für ihre Versöhnungsbereitschaft direkte Wirtschaftshilfen versprochen hatte. Doch die werden bis heute von der griechisch-zyprischen Regierung blockiert. Der Einigungsprozess könnte nur durch ein entschiedenes Zypern-Engagement Brüssels gerettet werden. Wenn die EU nicht ein dauerhaft geteiltes, auf beiden Seiten hochgerüstetes Mitgliedsland haben will, dann muss sie vor allem Griechenland und griechisch-Zypern in die Pflicht nehmen. Die Griechen hatten in den vergangenen Jahren auf Zeit gespielt, weil sie darauf gesetzt hatten, dass die Türkei, um ihre eigene EU-Bewerbung nicht zu gefährden, auch ohne Friedenslösung ihre Truppen von der Insel abziehen würde. Doch diese Strategie ist nicht aufgegangen. Die internationale Anerkennung des türkischen Nordens schreitet voran, selbst höchste europäische Gerichte kooperieren inzwischen mit der türkisch-zyprischen Regierung. Die Mutterländer Türkei und Griechenland müssten sich ebenfalls stärker auf der Insel einmischen. Dass der türkische Ministerpräsident Erdogan angekündigt hat, den Wahlsieger Erolu aufs Weiterverhandeln zu verpflichten, ist ein ermutigendes Zeichen. Dem türkischen Vorschlag, sich zu viert zusammenzusetzen, also die beiden Volksgruppen plus Mutterländer, sollten sich die Griechen nicht länger widersetzen. Um den laufenden Einigungsprozess noch zu retten, muss in den nächsten Wochen jede Chance genutzt werden, alle Seiten müssen über ihren Schatten springen. Seit 1974 gab es 4 Versuche, durch Verhandlungen Zypern, Türken und Griechen zu vereinen. Auf der Insel findet sich weit und breit niemand, der die Kraft und die Hingabe für einen 5. Versuch aufbringen würde. Ein Kommentar von Gunnar Köhnen. In Russland ist ein heftiger Streit darüber entbrannt, ob zum 65. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland in Moskau und anderen Städten Stalin-Plakate aufgehängt werden sollten oder nicht. Der Moskauer Oberbürgermeister Luschkow, von dem die Idee mit den Plakaten stammt, verteidigt diese Aktion, weil Stalin seiner Ansicht nach als Oberbefehlshaber der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg eine ruhmreiche Rolle gespielt habe. Die Opfer der stalinistischen Massenverbrechen denken da zwar ganz anders, aber das kümmert Luschkow herzlich wenig. Die Moskauer Stadtregierung hat also beschlossen, dass rechtzeitig zum Siegestag am 9. Mai an den wichtigsten Plätzen der Hauptstadt der Diktator in Prachtuniform und Siegerpose auf Hochglanzpostern zu sehen sein soll. Elfi Siegel über das lästige stalinistische Erbe und den Umgang damit in Russland. Stalin-Plakate im Moskauer Stadtbild. Das hat es seit dem Tod des Diktators 1953 nicht mehr gegeben. Der Moskauer Oberbürgermeister Juri Luschkow beruft sich bei der Aktion auf die Kriegsveteranenverbände, die das angeblich fordern, ebenso wie die Kommunisten. Für Alexei Simonow, Vorsitzender der Glasnost-Stiftung für Pressefreiheit, beweist der wiedererstehende Stalin-Kult, dass die Menschen in Russland 65 Jahre nach Kriegsende aus ihrer jüngsten Vergangenheit immer noch nichts gelernt haben. Ein Teil des Volkes meint, Stalin habe einen direkten Bezug zum Krieg. Den hatte er zwar, aber er hatte keinen Bezug zum Sieg. Der Sieg wurde von unserem Volk mit Knochen und Blut erkämpft, aber ich habe keinen außerhalb meiner Familie davon überzeugen können. Simonow steht mit seiner Einschätzung nicht alleine da. Michail Gorbatschow, der erste und letzte Präsident der Sowjetunion, billigt die Plakataktion ebenfalls nicht. Stalin und der Krieg, da hat es von Seiten Stalins viele Fehler gegeben. Zu Beginn des Krieges sind 4 Millionen Soldaten in Gefangenschaft geraten, weil wir nicht auf diesen Krieg vorbereitet waren, obwohl man heute das Gegenteil behauptet. Und wie viele Offiziere sind in der Zeit um 1937 herum als Volksfeinde erschossen worden? Mehrere russische Künstler und Menschenrechtler haben in einem offenen Brief davor gewarnt, dass mit der Plakatierung Stalins nicht nur die Opfer seiner Tyrannei beleidigt werden, sondern dass man damit die Gesellschaft spaltet. Der Riss geht sogar durch Putins Partei Einiges Russland, deren Vorstand auch Luschkow angehört. Denn ein anderes Vorstandsmitglied, Boris Gryzlov, hat sich wiederholt gegen die öffentliche Stalin-Reklame ausgesprochen. Deshalb ist der Bürgerrechtler Lev Ponomaryov davon überzeugt, dass es die Plakate nicht geben wird. Das ist ja keine Anordnung aus dem Kreml, sondern eher ein Wunsch des Moskauer Oberbürgermeisters. Luschkow will sich als Führer des konservativen Flügels der Kreml-Partei Einiges Russland profilieren und sich als Politiker ins Gespräch bringen. Der Direktor der Internationalen Menschenrechtsgesellschaft, Memorial, Arseni Roginski, ist nicht so zuversichtlich. Es gibt einen starken Flügel innerhalb unserer Macht, der die Plakate will. Öffentliche Proteste erreichen da nichts. In ihren Zeitungen fordern Veteranen und Kommunisten sogar, man soll möglichst viele Stalin-Bilder zeigen. Nicht nur Menschenrechtler, sondern auch unabhängige Politiker wollen notfalls Gegenplakate aufhängen mit Informationen über den stalinschen Terror und die sowjetischen Verluste im Zweiten Weltkrieg. Man müsse sich gegen den Stalin-Kult wehren, sagt Galina Michailowa, die zur Leitung der Partei Jabloko gehört. Bei uns ist alles ungewiss. Manchmal helfen Proteste, manchmal helfen die nicht. Wir organisieren mit Sicherheit eine Reihe von Aktionen, die unsere jungen Leute machen werden. Neulich gab es eine Aktion in der Nähe vom Office der Kommunistischen Partei. Da haben sie den Vorbeigehenden unsere Broschüre 1937 ausgegeben und mit großen Plakaten gegen Stalin gestanden, wurden übrigens verhaftet, was oft der Fall ist. Die Stalin-Plakate werden auch im russischen Internet heftig diskutiert. Der heutige Präsident Dmitri Medvedev hat sich bisher nicht zu den Plakaten geäußert. Vor einem Jahr hatte er allerdings am Vorabend des Siegestages in seinem Videoblog die volle Wahrheit über den Krieg gefordert. Wir müssen die historische Wahrheit verteidigen und noch einmal jene Fakten beweisen, die vor nicht langer Zeit absolut offenkundig waren. Das ist nicht leicht, aber notwendig. Wir sollten die Augen öffnen vor der schrecklichen Wahrheit des Krieges. Andererseits erlauben wir niemandem, den Sieg unseres Volkes in Zweifel zu ziehen. Das heutige Regime braucht die kommunistischen Stereotypen über Stalin, so scheint es, weil es keine eigenen ideologischen Stützen hat. Elfi Siegel über den Stalin-Kult in Russland. So viel im Europareport heute.